Der betrübte Witwer aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott Gellert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der betrübte Witwer. In Poitou, ich will mit Fleiß die Gegend nennen, damit sich die befragen können, die, wenn ein kleiner Umstand fehlt, schon zweifeln, ob man wahr erzählt. In Poitou ließ einst ein Mann sein Weib begraben. Allein man merk es wohl, man ist in Poitou. Da geht es, wenn sie Leichen haben, so prächtig wie bei uns nicht zu. Man kleidet sie geschwind mit Leinen Sterberöcken und trägt den Sarg, ohne ihn erst zuzudecken, an den für ihn bestimmten Ort. So trug man auch den offenen Sarg jetzt fort. Doch was geschieht, indem sie ihn so tragen? Der Leichenweg ging dicht an einer Hecke hin. Hier ritzt ein Dorn die tote Frau ins Kinn. Auf einmal fängt sie an, die Augen aufzuschlagen und ruft: Wohin wollt ihr mich tragen? Hier, deucht mich, hör ich viele Fragen, wie kam die gute Frau zurück? Hielt es der Mann auch für ein Glück, die Hälfte wiederzubekommen, die ihm der Tod zuvor genommen? Wie mag ihm wohl gewesen sein? Das Letzte wird man gleich erfahren. Nach weniger als 7 Jahren büßt sie das zweite Mal ihr junges Leben ein. Der Mann gab ihr von neuem das Geleite und ging gesetzt an seiner Gattin Seite, wie alle harte Bauersleut. Allein, sobald er nur die Hecke wieder sah, so wies er erst, wie viel sein Herz empfände. Er rung mit Tränen beide Hände. »Ach«, rief er aus, »da war es, da! Kommt ja der Hecke nicht zu nah!« Ende von Der betrübte Witwer, aufgenommen von Sonja.